München! Wow! München! Wenn ich dich so anschreie, du reitest mich zum Verziehen. Und ich weiß ja alles mehr, wenn ich nicht mal erst bin. Ich liebe. Deine Beine sind zu lang, deine Augen zu rot und dein tiefes Gelb und dein schöner großer Mund. Ich liebe. Wow, wow, Mädchen, warum kann ich leider sein? Am Ende sei ich so gemein. Okay, danke.